wegen Fehlaufnahme von mir jetzt ein künstliches Zisch. Willkommen, Zisch. Leute. Prost. Zisch. Klingt klang, klang, klang. Willkommen bei Folge 159. Mit dem Horst. Mit dem Gregor. Ja. Mit dem Michael. Mit dem Sven. Ja. Wir haben jetzt nicht unsere eigenen Namen. Ist auch nicht schlecht. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle. Ja, und damit zu meiner rituellen Frage. Habt ihr etwas zu erzählen? Ja, also ich würde was erzählen aus Linz. Da war gerade eine Veranstaltung, die AMRO. Und bin ich halt mal hin und her gefahren und ein paar Leute getroffen und so weiter. Und das wäre so eigentlich das Einzige, was mir gerade so einfällt. Mhm. Ich habe ein Buch gelesen, Endlich Kokain von Joachim Lottmann. Außerdem möchte ich ein bisschen, ich habe so ein bisschen Techie zum Drüberstreuen, habe ich eine Story über Tyson und was noch, über True Crypt, genau. Das war so eigentlich so. Von Michael haben wir ein schönes Interview gekriegt über sein Elektro-Transformer, ohne Transformer. Zweirad, was einfach im Anschluss in den Podcast eingebaut wird. In alter Manier. Ja, und der Michael war wieder beim Aufnehmen bei den Linux-Wochen in Eisenstadt. Und da wird uns noch etwas darüber erzählen, wie das so ist, wenn man ganz viel Material rumschleppt und das Aufnehmen, das drumherum. Ja, okay. Der Michael ist nämlich der Aufnahmemann, der... Der Aufnahmenarr. Der, wie soll man sagen, der Linux-Szene Österreichs. Genau, ja. Ist da nicht der Turm da so gleich? Der Narrenturm, ja. Wir sind ausnahmsweise im Hof 3, deshalb vermissen Sie jetzt vielleicht die Brunnen-Hintergrundgeräusch. Noch nicht, wenn das hier gemütlich ist, können wir das öfters austesten mal. Ha? Ja, und wir sind in der Nähe vom Narrenturm, was eh ganz gut passt. Das sind die Narren. Okay, ja, und ich war beim Stallmann. Im FH Technikum, ein Vortrag. Ich habe das Mikrofon vergessen. Das Mikrofon, was mir der Michael extra geborgt hat dazu. Und der Vortrag hieß Open Source and Open Communities. Und ich werde versuchen, das halbwegs aus dem Hirn nachzuerzählen. War da nicht irgendwas von Urheberrechten die Rede? Ja, ja, auch. Aha, okay. Da hat er zwei Themen gemacht. Mehreres. Aber gut. Ja, vielleicht zum Lockermachen, einfach nur, weil es mir aufgefallen ist, dass man mit einer halben eingeschlafenen Augebraue. Samsung hat sein erstes Smartphone rausgebracht mit dem mobilen Betriebssystem Tizen oder Tizen oder wie man es auch immer ausspricht. Wir haben schon öfter daraus gesprochen, das ist so ein mobiles OS, das aus einer langen, langen Genese rausstammt. Ich glaube, am Anfang war von Nokia Memo und von Intel Moblin, aus dem wurde Migo und aus Migo wurde dann der ganze Rest. Also ein Zweig davon kennt man auch, Selfish OS, das sind diese Ex-Nokia-Mitarbeiter, die jetzt auch ein Smartphone am Start OS haben. Noch, oder? Ja, ich darüber kann ich eigentlich gar keine so eine Aussage treffen. Was mir das letzte Mal aufgefallen ist, sie haben Jahr für Jahr irgendwie Smartphones mit Tizen angekündigt, es ist nie eins gekommen, sie sind ja ziemlich Android verbandelt und das ist jetzt mal ein erster Release, wobei das stimmt nicht ganz, ich glaube ihre aktuelle Smartwatch, die sie rausgebracht haben, läuft auch mit dem OS. Also kann durchaus sein, dass das irgendwie so ein schwacher zweiter Standfuß wird, aber wer schaut schon in diesen riesigen, in diesen Samsung Riesen rein? Und ich weiß nicht, ob man dann wirklich jetzt Open Source Commitment jetzt irgendwie rauslesen kann und wie lustig das ist. Da müsste man wirklich jemanden mal vor dem Mikro haben, der da den technischen Hintergründe hat. Keine Ahnung. Aber ja, ich immer wenn irgendwas aus diesem Entwicklungstrie von Memo Mobilim rausfällt, dann fühle ich mich verpflichtet, da noch irgendwie was drüber zu sagen. Ja. Technikmeldungen von euch? Irgendwas, was ihr gerade gelesen habt? Oder? Na, bin gerade so. Eigentlich fühle ich mich ganz, ganz angenehm, weil keine schlimme Meldung heute mal über mich rübergefahren ist. Du hast heute die Zeitung gelesen, oder? Ich habe es echt vermieden. Ich versuche gerade sozusagen ein bisschen weg zu sein von dem Ganzen. Aber natürlich hat mich schon die Sache erwischt vor ein paar Tagen mit der Firma TrueCrypt. Ja. Was ist eigentlich passiert? Da gab es jetzt auf einmal eine, also TrueCrypt, ich habe ja diese Software selbst nie benutzt, das ist eine Festplattenverschlüsselungssoftware und so bekannt geworden ist sie, als sie der allseits bekannte Whistleblower Edward Snowden empfohlen hat, damit kann man seine Festplatten verschlüsseln. Ich habe heute auf den Wikipedia-Artikel geschaut, die Lizenz ist Freeware, aber ist ein proprietäres Programm, man kann da eben damit die Daten verschlüsseln und jetzt hat es, im Webstandard glaube ich, habe ich die Story gelesen, wurde die Entwicklung eingestellt, aber Trugrübs zum Namen ganz passend, war das alles irgendwie komisch und kryptisch. Irgendwie hat der Hauptentwickler oder vermeintlicher Hauptentwickler sich gemeldet, hat gemeint, er hat das Interesse daran verloren, sie hätten es jetzt noch sicher machen müssen, es hat jetzt noch irgendwie schwere Löcher und er hat das Interesse verloren, die Behörden haben damit nichts zu tun, hat er so extra betont. Und wenn man doch eine Alternative möchte, und da begann eigentlich so mein Stirngerunzel, das könnte man doch BitLocker verwenden. Und das ist ein seltsamer Rat, wenn man auf gute Verschlüsselung setzt, weil das ist eine ganz proprietäre Lösung von Microsoft. Und ja, ich kann es ja für mich sagen, ich vertraue dieser Lösung auf jeden Fall nicht, abgesehen davon, dass sie nicht einmal im Ansatz Cross-Plattform ist, was ist überhaupt die Benutzbarkeit dieser Software. Aber was du jetzt sagst, war TrueCrypt auch nicht freie Software, also man hat da nicht schauen können, wie der Mechanismus funktioniert. Auch nicht, wie gesagt, ich habe diese Software auch nicht in Verwendung gehabt und sie ist jetzt bekannt geworden, weil eben Edward Snowden das öfters erwähnt hat, diese Art von Software. Es gab definitiv Leute, die versucht haben, über die Documents und andere Files noch ranzukommen, um damit man noch was nachschauen kann und vergleichen kann, hat sich noch was geändert in den letzten Tagen und es flog auch dennoch heute ein PDF an mir vorbei, wo die Leute das geauditet haben, die Software. Ah, okay. Das war im Februar, März. Anfang März wurde es abgeschlossen. Und dann war über ein paar Sachen was gesagt worden, was man verbessern könnte, was man ändern sollte und Ähnliches. Also es gab schon offensichtlich ein Audit, obwohl die Leute jetzt erst nach dem Audit suchten, nochmal nachschauen und versuchten halt die Software irgendwie zusammenzubekommen. Ich ging eigentlich davon aus, dass das schon so weit geöffnet war, die Software, dass die jetzt doch closed ist, wie du sagst. Ist gut. Ich habe wie gesagt, ich habe auch nur den Wikipedia-Artikel mit der Lizenz. Genau. Das ist ja auf alle Fälle fragen sich alle Leute, was ist. Und was auch an mir vorbeiflog, war, es gab anscheinend ein Kanarienvogel. Also das, was man im Bergwerksbau hat, dass man Kanarienvogel mitnimmt. Wenn der umkippt, dann ist was mit Gas, ja, da muss man möglichst raus. Es gibt aber so eine Art Idee, dass man sagt, jeden Tag zeigt man an, wie lange keiner vorbeigekommen ist von denen, ja, um zu sagen, links, genau. Wenn also diese Kanarienvogel, diese Meldung nicht mehr updated wird, wenn sie nicht mehr da ist, dann ist es ein Indikator dafür, dass etwas passiert sein muss. Ah, der Hintergrund ist, dass sie juristisch nicht sagen dürfen, dass sie... Genau, sie dürfen, genau, sie sind dazu gezwungen vom Gesetz her, dass sie nicht sagen dürfen. Es gibt also Geheimvereinbarungen, die in geheimster Weise irgendwie alle Leute doch dennoch legal dazu zwingen, nicht sagen zu dürfen. Mhm. Also sagen sie jeden Tag, ist es nichts passiert. Es sei denn, wenn sie es nicht mehr sagen, dann weiß man, es ist was passiert. Alles klar. Und anscheinend gibt es das und jemand sagte sogar, in einem Gespräch, so lautet ein Tweet, wenn man ihm glauben darf, vor 10 Jahren gab es schon ein Gespräch, das darauf hinweist, dass es einen Kanarienvogel gäbe, 2004. Na, schauen wir mal. Also ja. Ich bin jedenfalls sehr gespannt bei der ganzen Sache. Ich hoffe natürlich weiterhin immer, dass das vielleicht so eine Geschichte wird wie Laberbit, wo der Treiber sagt, entweder ich spiele mit, oder, also ich übergebe die Schlüssel, mit denen man alles nachgucken kann und Hinweise zu einer Backdoor an die. Mhm. Und ich lasse es, dann werde ich dazu zwar verhaftet so ungefähr, aber die andere Seite bei Laberbit wäre ja, dass ich glaube 40.000 etwa Kunden oder sogar 400.000 Kunden hätte er kompromittieren müssen dadurch und er hat gesagt, nein. Und über solche Lösungen bei solchen Leuten bin ich sehr froh darüber, wenn sie sozusagen dagegen stehen und sagen, nein, da muss ich halt mein Geschäft alles aufgeben, alle Schlüssel wegschmeißen, alle Nachrichten sind dann eben verschlüsselt und niemand kommt mehr an was ran. Das ist natürlich ärgerlich für die Kunden sowieso, aber immer noch besser, als das alles zu öffnen. Mhm. Und Entschuldigung, dass ich da jetzt einhake, vielleicht bin ich Stallmann verseucht, aber alle diese Lavabit-Leute haben auf eine proprietäre, nicht offene Verschlüsselungssoftware gesetzt. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, muss ich auch wieder nachschauen. Nee, der Lavabit-Betreiber wurde von denen, also von der Regierung letztendlich, gesagt, also öffne das Ding. Ja, aber ich meine, das kann er ja nur, wenn der Schlüssel, wenn der ganze Algorithmus irgendwie nicht Open Source ist, also wenn ich da nicht einschauen kann. Insofern hast du ja immer, dass bei solchen Services dann immer auch eine Vertrauensfrage ist. Ja, es ist ja genau wie bei Threema beispielsweise oder so. Na, ja, so einfach kann man es auch nicht sagen. Da würde man sicher nicht vertrauen, wenn es Microsoft irgendein Großkonzern ist. So wie er reagiert hat, kann man jetzt so im Nachhinein schon meinen, hat er einen guten Weg gefunden, das abzuhandeln. Also ja, Aber wie gesagt, du hast natürlich recht, so letztendliche Gewissheit hat man immer nur, wenn ich einen Source Code sehe. Ne? Nein, Moment. Die Sache ist nicht, ob der Source Code da ist oder nicht. Letztendlich natürlich gibt es das Prinzip, dass man sagt, wenn die Sicherheit nicht davon, von der Kenntnis des Source Codes abhängt, sondern eben nur von der Kenntnis des Schlüssels, dann ist es genau das Richtige. Das wollen wir eigentlich. Also was er nun letztendlich benutzt hat, ist jetzt nicht so das Wichtige. Letztendlich muss er die Schlüssel rausgeben, damit jemand da rankommt. Und genau das hat er sich verweigert und hat gesagt, nein, macht er nicht. Und dann gesagt, na gut, dann kostet das $5,000 für heute und morgen dann wieder. Mhm. Oder 4.500, weiß nicht mehr. Jedenfalls hat er 2-3 Tage widerstanden und hat dann gesagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich schmeiß weg. So. Also damit hat kommt seine Firma das, zugemacht. Er hat definitiv die Sache zugemacht und hat gesagt, das ist mir mehr wert, dass meine Kunden... Genau. Und ich bin sehr froh darüber, wenn Leute so integer sein können und sagen, ich widerstehe der Sache und das muss so sein. Ja. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum, wenn ich ein Verschlüsselungssystem verwende, warum dann eine Firma irgendwelche Schlüssel von mir hat. Die Schlüssel hast du ja, deinen privaten Schlüssel hat sie ja im Idealfall nicht. Und sie kannst du so machen, dass die ganzen Nachrichten einfach so verschlüsselt sind mit deinem privaten Schlüssel, dass er selber es gar nicht rausgeben könnte, selbst wenn er es wollte. Foto? Ja. Foto. Bei ihm schon? Ja, Ausnahme. Ich bin ja auch Foto. Nur das Daumen. Schauen. Gut. Ich werde dich bei Facebook Gesicht erkennen. Nur will ich mal Ausnahmen machen. Komischerweise, warum werden eigentlich alle... Bier weg. weg. Bier ist nicht so... Schnell wenn das die NSA sieht, dann... Aber gut ist, dass dieses Device ein Monitor-Device ist. Das sagt der Sticker, der da drauf ist. Und diese Sticker gibt es auch beim MetaLab, und wenn man da hingeht und es sich da drauf biegt, man geht also durch den Zoll oder eben beim der Security, beim Airport, Flughafen natürlich, dann kommt man schneller durch, weil sie dann schon wissen, dass die NSA alle Daten hat. Ist schon alles drin, ist schon gescannt, das Teil sozusagen. Genau, das ist immer sozusagen verbunden. Die Fastlane, die schnelle, die kurze Schlange halt. Ja. Das ist so angenehm, wenn das Mikro vielleicht doch noch ausfallen sollte, kann man die NSA um einen um das Audio-File bitten. Eigentlich, sage ich immer schon seit Jahren, eigentlich möchte ich gerne ein weiteres Gesetz. Also wenn wir mit den Gesetzen bisher soweit so sind, dass es geheime Sachen gibt und alles wird mitgefischt und gespeichert, eigentlich möchte ich ja an die Daten ja selber mal ran. Und dieses Gesetz müsste es eigentlich geben. Das müsste man schaffen. Das Gesetz sagt dann, wenn einem die Festplatte abbraucht, und es gibt ja sozusagen ein Backup bei der Regierung, bei der NSA, dann geht man dahin mit der neuen Festplatte und sagt, ich hätte gerne eine Kopie, eure Kopie meiner Daten. Telefonnummer vergessen, Geburtstag. Ich glaube, diese Idee hat sich schon ganz YouTube und die Nerd-Szene abgearbeitet. Ja, das hätten wir alle gern. Ja, aber das müssen wir doch endlich mal machen. Ich meine, was haben wir denn davon, wenn wir unsere Daten weggeben und die ganzen Dienste haben unsere Daten und sie geben sie nicht an uns zurück? Das ist der eigentliche Knackpunkt. Sehr redundant, Also da muss man selber jetzt mühsamst backuppen, wenn die das sowieso machen. Ja, wozu eigentlich? Ich meine, wir haben doch eine Cloud. Es ist schon alles geklaut. Das ist es doch. Die Zukunft ist cloudy, nicht mehr Sonic, sondern Cloudy. Ja, sollte man haben. Und dann gibt es noch so andere Dinge, über die wir reden wollten. Was war denn das Nächste? Ich habe ausnahmsweise Tech-Meldung auch noch. Ja. Nachdem der Johnny mir jetzt mehrere Sendungen lang erklärt hat, wie toll die Mycelium Bitcoin-App ist, im Gegensatz zur Bitcoin-Wallet, die ich bis dahin verwendet habe. Und nachdem er mich mehrmals darauf hingewiesen hat, dass wenn ich jetzt mein Handy verschmeiße oder lösche, dass dann alle meine Bitcoins weg sind, und nur mit Mycelium kann ich die ganz toll backuppen. Meinst du Elysium? Nein, Mycelium. Mycelium? Das klingt so mühselig. Nein, es ist okay. Es ist einfach eine Bitcoin-Wallet. Wallet, danke, die du aufs Android installierst. Und die hat jetzt ein super tolles Killer-Feature, nämlich du kannst nicht nur sozusagen ein Backup-File anlegen, sondern da ist Backup anlegen und dann Backup verifizieren oder so heißt das. Und das habe ich brav gemacht. Und was passiert? Du kriegst einen PDF und einen Code. Den Code siehst du aber nur auf dem Handy. Ja. Dann druckst du das PDF am Drucker aus, hast das auf Papier, tragst mit Kugelschreiber den Code ein von der App. Und nur dann hast du sozusagen ein vollständiges Backup, mit dem du deine Wallet wiederherstellen kannst, selbst wenn du das ganze Handy verschmeißt. Und dann streikt der Drucker, Nein, das hast ja noch, so lange funktioniert ja noch die App. Davon gehen wir aus. Davon gehen wir jetzt aus. Also du tust das, wenn das Handy gestohlen wird, tust du nicht mehr den PDF ausdrucken. Den hast du schon vorher ausgedruckt. Das ist das. Du legst es hin vor. Und du hast dann sozusagen deine Bitcoins auf Papier gesichert. Und das konnte man vorher, Bitcoins konnte man vorher noch nicht ausdrucken. Ja, du konntest dir die Adresse ausdrucken und die beiden Keys ausdrucken, aber das war nicht so schön einfach. Sieht jetzt schön aus. Schaut schöner aus. Das andere Feature, das es hat, die Mycelium kann mehrere Bitcoin-Adressen verwalten, also mehrere Wallets. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine für einen Podcast angelegt, eine für mein Journal, eine bla bla. Für ja, danke an dieser Stelle an Christoph. Christoph, der uns gebitcoint hat. Ja, danke, danke. Und und ich habe sogar jetzt schon einen Feature-Request geschrieben, aber mehr dazu dann später. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich selber immer sehr faul bin und nur eine neue App installiere, wenn es wirklich nötig ist und immer sehr zufrieden bin mit dem, was ich eh habe und nicht das Neueste installiere, war ich da jetzt ganz angetan und habe auch wirklich Vorteile gesehen. Also ich kann auf einen Blick mehrere Bitcoin-Adressen verwalten, was ich mit der anderen Bitcoin-App nicht konnte. Und B, ich habe halt diese Papier-Backup-Funktion, die ich auch benutzt habe. Und jetzt fühle ich mich sicherer. Und die Uhr ist das QR-Code drauf. Das hat der andere auch können. Also das ist jetzt... Nein, ich frage, ob es so ist. Ja, ja. Also das Papier druckt das aus und druckt im Klartext sowohl den öffentlichen als auch den privaten Schlüssel aus und den QR-Code des öffentlichen und des privaten Schlüssels. Das ist dann alles auf Papier. Und dieses Passwort musst du, also sind es 9 Löcher und da musst du dann mit Kuli selber diesen Geheimcode rein tun. Okay. Also vorerst eine Empfehlung. Also ja, ja, also ja, danke Johnny. Ja. Und das ist schon jetzt sehr benutzbar. Bitte. Am Wochenende gab es noch eine Bitcoin-Konferenz. Wer war da? Da war der Johnny Trott. Der wird nächste Woche wahrscheinlich erzählen. Ja, okay. Genau, der ist ganz aufgegrotten. Ich muss jetzt seine Hochzeit vorbereiten und kann nicht podcasten. Immer diese Ausreden, ja. Ja, das letzte Mal, also, ihr kennt sicherlich das Linux-Buch, ne? Das große Linux-Buch, so ein Doorstop, so ein 1000-Seiten-Buch aus Österreich, aus von Graz, wie heißt der noch? Das große Linux-Buch. Na, ich kenne meinen letzten Data-Backer draußen, glaube ich, war das vom C64 also, noch. Ich denke drüber nach. Ja. Übergehen wir das, schneiden wir es raus. Genau. Veranstaltungen, ja. Genau. Da war so die Linux-Woche in Eisenstadt neulich, nächstes Wochenende. Genau, Michael, sprich zu uns. Und so lief es auch. Genau. Und nicht nur, dass sozusagen mehrere Leute da waren, es waren also bestimmt Dutzende im Raum und haben das mitgehört und gesehen. Du jetzt deshalb in Österreich wegen den Linux-Wochen Eisenstadt? Ja, genau. Erst war Show and Tell im MetaLab, also wieder mal ein bisschen was herzeigen und dann Freitag, Samstag war Linux-Wochen Eisenstadt wieder an der FH. Diesmal war kleine Änderung, die Klimaanlage ist ausgefallen. Oh. Es war aber schön warm. Also es ist nur ein bisschen, man kann leider keine Fenster aufmachen, weil Fenster kann man nicht aufmachen. Sonst funktionieren ja keine Dings. Na, das ist so eine Sache, das ist Computer funktionieren eigentlich so wie Klimaanlagen. Besser, wenn man, if you don't open Windows. Get it? Get it? Ja, das stimmt absolut. Das ging von Hans-Georg gestern. Ja, das ist weg. Wobei es bitte Fenstersensoren gibt, die checken, ob ein Fenster offen ist. Ja, das ist aber ausgefallen. Und dann diese Fenster haben gar nichts zum Aufmachen. Also die sind einfach zu, weil dann läuft das besser. Gleich nochmal schauen. Jedenfalls 2 Tage war es wieder ein Strang mit Vorträgen. Okay. Hintereinander weg, unterbrochen von kleinen netten Pausen, wo es auch mal was zu essen gab. Auch ganz prima. Und wie viele Leute waren so ein voller Saal gesteckt voll oder mit so einem Häuflein getreu? Also viele. Viele. Ja. Aber es werden natürlich täglich mehr durch die Aufnahmen, die online gehen, die gemacht wurden von Michael Ebner, der neben uns steht hier und berichten wird, wie das also ist. Wie ich muss jetzt noch einmal nachfragen. Also das viele inkludiert dich und den Michael und dann waren aber noch andere auch dort. Ja, und dann waren noch viele. Ja, viele. Genau. Und dann war noch ein Spiegel an der Wand, also schon doppelt so viel. Das muss ja Wunder, dass du noch Platz gekriegt hast. Halb voll war der Hörsaal schon. Ja. Also schon. Ja, ja. Also, und das war die lokale Eisenstädter Szene? Da sind die aus dem ganzen Burgenland gekommen? Hat sogar aus Berlin kommen Gäste. Gäste, ja, sozusagen die... Ich bin sozusagen die hörenden Gäste. Genau. Auf alle Fälle, ich bin wieder hin, weil es eine nette Veranstaltung ist. Und ich finde es sogar als Feature wirklich sehr gut. Es gibt eben nur diesen Einstrang, man sitzt einfach, bleibt sitzen, man muss nicht also den Raum wechseln, alle ganzen Kram. Erlebnis sozusagen, weil du immer im einem Saal bist auch, mit allen Leuten. Ne? Man hat auch Zeit für die Community. Mhm. Genau. Und drumherum, also am ersten Abend gab es noch ein Wein und was zu essen und am zweiten erst richtig noch was zum Essen im Heurigen. Das war super. Mit ja, vier Schnäpsen. Vier Schnäpsen. Und die Leute. Der Hit ist also wirklich, man sieht alles, man verpasst nichts und noch besser ist, dass Michael aufnimmt. Das heißt, wenn man es doch verpassen musste, weil man nicht drüber gehen konnte, dann kann man es immer noch online schauen. Ja, genau. Zum Thema Nachhören, Michael. Wie ist denn das, wenn ich jetzt einen spezifischen Linux-Tag nachhören will, und zwar nicht einen Grazer Linux-Tag, die das ja brav online stellen. Zum Beispiel will ich den burgenländischen Linux-Tag nachhören. Wo muss ich denn da hinsurfen? Da war noch gar nirgends. Weil das, ich darf da noch nicht, oder? Nein. Nein, gar nicht. Ist noch nicht online. Ist noch nicht online. Okay. Aber, nochmal wieder dazwischen. Eigentlich ist bei Servus.at in Linz sozusagen eine virtuelle Maschine eingerichtet worden, die eine schöne Adresse hat, die wir natürlich nachliefern, wo das Ganze dann sozusagen direkt abzugreifen sein wird. Das müssen wir halt dann nochmal angehen. Die URL gibt's schon, also die wisst ihr ja schon. Wir gucken nochmal, ob es das noch existiert. Das ist schon wieder ein Jahr her. Oder länger. Und, ja. Sagen wir, es ist in Arbeit. Ja, genau. Okay. Wird nachgeliefert. Genau. Und dann gibt es natürlich noch mehr Veranstaltungen, die aufgenommen wurden. Also die Sache dann mit dem Vortrag von Richard M. Stallman, der gerade da war. Wo wir aber auch noch nicht die URL wissen, wo das dann veröffentlicht wird. So beziehungsweise halt, ich weiß es, ich war nämlich dort. Mhm. Gregor, unterbreche ich dich von irgendeinem Film? Möchtest du was sagen? Nein, nein. Sonst kommt nein. Jetzt ein längerer Monolog über ich beim Stallman. Ich werde beim Stallman sicher noch ein bisschen was einwerfen. Okay, wirfst du ein. Also. Okay. Ja, wie gesagt, also ich habe relativ spontan erfahren über die Quintessenz-Mailingliste, dass am Freitag RM Stallman im FH Technikum spricht. Mhm. So, Thema war Open Source, Open Communities und habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich die nicht auf der Bitcoin-Konferenz war und trotzdem jetzt mein Stallman-Erlebnis haben könnte. Da hat er nämlich auch dieses Wochenende gesprochen. Da war er auch, ja. Das war allerdings ein anderer Veranstaltungsort. Das war auf der TU und am Samstag Technische war er Universität Wien, ja. Und muss sagen, also der Hörsaal 1 vom FH Technikum, da gehen so 200 bis 300 Leute rein, hat sich dann eigentlich urgefühlt. Also der war dann voll. Es waren schon noch Stehplätze, das hätte man schon noch gekriegt, aber es war gut besucht und dafür, dass erst zwei Tage vorher wirklich online war, dass er jetzt da ist, denke ich, war das recht gut. Noch dazu war es ein Freitag zwischen zwei Feiertagen, also es ist ein Zwickeltag, wo viele Leute eher gar nicht in Wien sind, also Zeichen dafür, dass er sozusagen spontan einen Saal voll kriegt. Und ja, er hat auf Englisch geredet. Über Stallman, wer das ist und so, brauche ich jetzt glaube ich nicht erzählen, das weiß man eher. Ich glaube, unsere Hörer können sich das erarbeiten, oder verlinkt. So. Ja, wird ja, verlinkt, wird verlinkt, ja, bitte selber nachschauen. Was macht Stallman? Also prinzipiell, bevor es losgeht, lümmelt er so autistisch auf einem Sofa auf der Bühne und schaut in sein Laptop. Okay. Und er schaut noch immer so aus wie früher, also eher klein und wildbärtig, langhaarig, ordentliches Kugelbauchel, also sehr guruhaft. Und dann hat er die Angewohnheit, dass er sich die Schuhe auszieht und die Socken und dann die Füße dauernd einschmiert mit seiner Salbe und auch einen ganzen Vortrag hält er barfuß. Das ist so interessant. Sein Markenzeichen. Das habe ich schon mal erlebt bei jemandem. Wen habe ich denn da gesehen? Einen von einem Beirat, ja, beim Stallman nicht, den habe ich ja noch nicht live gesehen. Aber von einem von Beirat, die wurscht, erzähl weiter. Also er tut eigentlich alles, um optisch jetzt nicht sympathisch zu wirken, aber er hat ja, es kommt auf die Betrachtungsweise an. Also ich würde sagen, jemand, der barfuß vorträgt, ja, aber ja. Sagen wir so, er ist kein Fotomodel, jetzt entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal. Mhm. Aber er ist wirklich ein super Redner, super Vortragender und hat sozusagen das, was man Charisma nennen könnte. Er kann wirklich 2 bis 3 Stunden spontan ohne Skript oder so reden. Er hält seinen Vortrag natürlich auch fast täglich, also er kann ihn schon gut und man hört zu, es wird nicht fad, die Leute unterbrechen ihn nur durch Zwischenapplaus etc. Und ja, das kann, also er hat das Publikum im Griff, da wird's, und er kann auch spontan gut eingehen, also einmal ist eine Frau mittendrin rausgegangen und dann hat er so mitten im Vortrag dann gesagt, oh, why you go so soon, was it something I said? Das war ist einfach also gut gekommen, ne? Und ich habe dann so ein paar Betrachtungen angestellt und die eine war, eigentlich tut er das machen, was ein Priester jetzt machen sollte, nämlich das religiöse Bedürfnis der Leute stillen. Interessant, und also in Form einer Predigt eigentlich. Ja, ja. Also es ist witzig, weil wir heute haben wir ja auch schon mal den Johnny hat uns so kurz über den Stallmann, da kam auch das Wort Predigt vor. Ja. Wir haben gedacht, auch treffen. Weil du kriegst deine Predigt sozusagen über deine Gebote, was du machen sollst, also deine Verhaltensvorschriften und er redet dann einem ins Gewissen, weil du natürlich innerlich weißt, die hast du nicht befolgt und du sündigst da sozusagen mit und gleichzeitig hast du dieses quasi religiöse Gemeinschaft, dass du jetzt in einer Gruppe Gleichgesinnter bist, die alle das auch glauben, was er sagt, mehr oder weniger. Also er predigt eigentlich zu Bekehrten, also er intensiviert den Glauben sozusagen, tut jetzt nicht die Unbekehrten beeindrucken, zumindest habe ich das so das verstanden. Ist vielleicht auch so ein ähnliches Problem wie bei politischem Kabarett, dass eh nur schon Bekehrte hinkommen. Ja, das ist halt, sicher. Ist wahrscheinlich also in der Technikum auf dem Stallmann-Vortrag geht jetzt niemand, der da zufällig am Hochstellplatz vorbeiläuft, sondern da gehen die Leute gezielt hin. Nichtsdestotrotz, super Vortrag. Er fängt immer an mit den vier Grundfreiheiten von freier Software und warum. Und dann kommt halt eine sehr lange Liste von Dingen, die man jetzt nicht tun sollte, also die Stallmann-Verbote sozusagen. Mhm. Und dazu gehört Harry Potter gut finden, weil eben die K.R. Rowling, die Autorin, halt einen Gerichtsentscheid in Kanada durchgesetzt hat, wo es Lesern verboten hat, ihr Buch zu lesen, weil die haben gewagt, das zu kaufen in einer Buchhandlung, obwohl der offizielle Erscheinungstermin noch nicht da war. Die Buchhandlung hat das irgendwie versemmelt und dann hat sie einen Gerichtsbeschluss durchgesetzt, dass die das nicht lesen durften. Okay. Und also haben sie es da verhindert? Ja. Weiß man nicht. Ne? Also, und wenn sie darüber gewagt hätten, dann noch zu posten, was die dann genau noch verurteilt. Also es sind Sachen, wo du dann denkst, ja eigentlich, das darf es ja gar nicht geben. Aber das gibt's. Also die Welt ist einfach sehr also absurd. Kein Harry Potter. Ne? Das ist ja Harry Potter, schau mal weg. Ja. Dann gleich das Erste dann, ja, wenn sie diesen Talk aufzeichnen, das geht nur unter Creative Commons, No Derivat Lizenz und bitte nicht auf, und dann ging es schon los, nicht auf Facebook stellen, weil Facebook ist irgendwie böse und YouTube ist auch schlecht, weil das verwendet Flash und JavaScript und überhaupt, also es bleibt dann immer nur weniger. Nur die offenen Formate verwenden, ja, als der wären Org bzw. Org.Theora und WebM. Ja, und nicht MP irgendwas, weil nein, MP nein. Ist auch von übel. Vom Hofer, aber nur gut. Ja. Und du sitzt halt so und alles, was du so gerne machst, so, oh. Und das, wie soll ich sagen, bei einem erzeugt das dann halt so, sozusagen eine Art Abwehrhaltung. Die denken sich, ja, was will der Typ? Mhm. Und wenn du dich aber darauf einlässt und ihm zuhörst, ist eigentlich sehr schwer, ihm gegen zu argumentieren, weil er ein Typ ist, der sehr gründlich nachdenkt. Und auch er hat natürlich auch sehr starke Meinungen und kann die aber auch äußern und argumentieren. Mhm. Und, ich glaube, sein Allerstärkstes dabei ist auch, dass er es lebt. Also wahrscheinlich als Einziger, der sich an die Stallman-Diät hält. Aber so es geht wahrscheinlich. Ja. Oder was hat denn für ein Laptop eigentlich? Ist das offene Hardware? Nein, die so im Kompletten und die Treiber, die er verwendet? Nein, aber er wurde mehrmals gefragt, ich möchte nicht sticheln, welche GNU-Linux-Version er verwendet. Schwierig. Und da hat er dann auch gesagt, auf der FSF.org-Homepage sind Distributionen aufgelistet und er nimmt derzeit, glaube ich, GNU-Sense, weil das halt eine der wenigen ist, die wirklich freie Sachen. Ja, also es ist wirklich sehr stark, dass es lebt. Also es ist eigentlich so ein sehr bester Punkt. Es gibt ja viele, die eben Wasser predigen und Wein trinken, so ungefähr. Das macht er nicht. Ja. Er mag eine gewisse Art Musik. Man hat ihm eine CD zusammengestellt, mit dieser Musik ihm bereicht und dann hat er, bevor es angenommen hat, er gefragt, ja, was ist denn das für Dateien da drauf? Und ihm gesagt, MPEG. Er hat gesagt, tut mir leid, aber MPEG kann ich nicht unterstützen, ich kann das leider nicht annehmen. Er hat auch erzählt, er hat, glaube ich, mit einer Freundin, sie wollte mit ihm Netflix schauen und er hat gesagt, nein, in so einem Format schaut er sich etwas nicht an und hat halt den Abend platzen lassen. Also er lebt das wirklich konsequent, was halt sicher auch nie sehr anstrengend ist. Die Frage ist, ob wir seinen Laptop einmal inspizieren könnten. Ist nicht aufgetaucht, die Frage, aber ich nehme an, so wie er aussieht, hätte er das durchaus zugelassen. So. Ja, und der Hauptpunkt von dem Vortrag war dann, also einerseits, warum man gewisse Formate und politische Praktiken halt nicht unterstützen soll oder Konzerne, die solche Formate oder Politpraktiken verwenden. Und das ist halt ziemlich lang und ziemlich ausführlich, kann man aber alles nachlesen auf fsf.org, also freesoftwarefoundation.org. Und dann ging es darum, hat er gesagt, er wird sehr oft gefragt, wie sehr sind jetzt die vier Grundfreiheiten der GPL, also der freien Software, das Recht zu Study, Share, Use und Distribute, wie sehr sind diese vier Grundfreiheiten anwendbar auf andere Bereiche, zum Beispiel jetzt Open Hardware oder überhaupt Hardware oder Kunst oder Bücher oder Musik. Und da ging es dann halt auch sehr über Copyright, dann hat er erst erklären müssen, also es gibt nicht das Copyright, sondern jedes Land hat halt Gesetze, die sozusagen Autoren schützen oder sonstiges machen, und die fassen halt unter Copyright zusammen, weil sie international recht ähnlich sind. Und er tritt dann dafür ein, also derzeit ist es so, dass zum Beispiel der Disney-Konzern durchgesetzt hat, dass das Copyright bei bestimmten Medien, zum Beispiel bei Filmen und ich glaube auch bei Musik, geht bis 50 oder 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Ist das diese Mickey-Maus-Regel? Ja, diese Mickey-Maus-Regel, weil Disney will nicht, dass du Mickey-Maus verwenden darfst. Und da hat er gemeint, ja, was ist jetzt der Sinn davon? Warum wurde 17 irgendwas in der amerikanischen Verfassung überhaupt Copyright reingetan? Und da ging es halt darum, dass man sozusagen Autoren einen Anreiz geben wollte, mehr zu publizieren, weil dann die Allgemeinheit, das Creator-Gut hat, dass sozusagen mehr geschrieben wird, weil sozusagen der Autor sich darauf verlassen kann, dass er sozusagen ein Exklusivrecht hat. Aber es ging nie darum, dass das ein sozusagen gottgegebenes Recht ist der Verleger, sondern das war eher praktisch, dass man das über die Verleger dann halt einfordern kann, weil es einfacher ist, einen Verleger rauszufinden als den Autor. Und er hat gesagt, da wurde sozusagen ein Recht, was an sich jeder hat, nämlich das Recht, wenn du ein Buch hast, das zu kopieren und zu vervielfältigen, das wurde sozusagen freiwillig hintangestellt für einige Jahre eben, um eben etwas anderes zu fördern, was mehr wäre. Er hat gesagt, die Situation ist jetzt so pervers, dass welcher Autor wird sich jetzt denken, okay, dank diesem super Copyright-Gesetz, diesen Mickey-Maus-Gesetzen, weiß ich auch, dass meine Urenkel 70 Jahre nach meinem Tod noch was verdienen werden an dem, was ich jetzt schreibe. Also schreibe ich jetzt mehr. Da habe ich gesagt, was? Okay, wer hat da jetzt auch nur zwei Wörter mehr geschrieben deshalb? Und dann, was aber auf als er eingeht, ist, er sagt, Amerika ist eine Plutokratie und die auch Obama-Administration sorgt dafür, dass sozusagen die Gesetze im Dienst der großen Konzerne sind, speziell der Medienkonzerne und nicht im Sinne des Volkes oder der Allgemeinheit. Und das arbeitet er dann halt ab. Und ja, seine Überlegung war halt, er hat dann auch mit Autoren geredet, mit Science-Fiction-Autoren, da kam dann das Beispiel von dem Humble E-Book Bundle, also ja, wo mehrere E-Books gebundelt wurden und du zahlst so viel du willst. Und die haben ihm gesagt, ja, sie haben durch dieses eine E-Book Bundle haben sie mehr verdient, weil da sind so und so viele Millionen Dollar zusammengekommen, haben sie mehr verdient, als wären sie Wochen, monatelang in der New York Times Bestsellerliste gewesen. Und für sie ist das einfach der viel bessere Weg. Und sie, die Science-Fiction-Autorin hat gesagt, das war einer, der ihnen den Preis gewonnen hat, hat gesagt, er tritt ein für nur noch 5 Jahre Copyright, damit er so schnell wie möglich seine eigenen Werke befreien kann und vor allem republizieren kann, weil üblicherweise tust du als Autor alle deine Rechte abgeben, dann sind sie weg, das Buch ist out of print und die Fans sagen, ja, ich möchte das Buch kaufen. Und er sagt, ich kann es dir nicht geben, obwohl ich es in meinem Computer habe, weil die Rechte gehören dem Verlag und der Verlag sagt, er gibt es da nicht, weil wir haben es nicht und der Verlag sagt aber auch nicht, es ist out of print, weil der Autor wollte dann vom Verlag eine Bestätigung, dass es out of print ist, damit er halt irgendwie juristisch argumentieren kann, dass er es jetzt selber printet und das geht aber auch nicht. Das heißt, muss man auch sagen, selber schuld, wenn du dich mit so Verlagen einlässt, aber so ist halt sozusagen ja, die... Ein anderes Recht. Copyright ist eine andere Geschichte als Urheberrecht. Da gibt es viele, viele Unterschiede. Copyright, da kann man seine eigenen Rechte weggeben, nicht, die werden auch weggegeben dann. Und die sind dann weg. Ja. Und also diese Autoren haben da argumentiert sozusagen, sie hätten gern nur 5 Jahre Copyright und dann kam es, das hat riesiges Gelächter ausgelöst im Saal und dann hat der Stallman halt das super Art und dann gesagt, yes, and I think 5 years is maybe too radical. I'm against it. I'm for 10-year copyright. Und ja, also okay. Stallman, also okay. Allein Stallman und es ist ihm etwas zu radikal in einem Satz, ist natürlich schon ein super Lacher. Und dann hat er gemeint, aber wenn die Society sich einigt, dass 5 Jahre Copyright genug sind, würde er seine Position überdenken und wäre dann auch dafür. Und dann hat er auch sehr interessant argumentiert, er braucht auch ein Copyright, weil wieder das ganze GPL ein Hack vom zum Teil vom Copyright ist und weil sie dadurch, dass es Copyright gibt, Firmen zwingen können, die GPL zu akzeptieren. Wenn jetzt sozusagen nach 5 Jahren jedes Copyright ausläuft, da geht es jetzt wieder um Software, wären die Firmen nicht gezwungen, GPL-Lizenzen anzunehmen, sondern würden einfach 5 Jahre warten und nachher gäbe es dann halt Binaries oder verwendbaren Code, aber nicht die Rechte, die mit der GPL verknüpft sind. Also er denkt einfach tief nach. Ne? Dann war eine andere Frage, ja, wie macht man das mit Kunst? Wie kann man jetzt Kunst fördern oder so? Und wie kann man Künstler finanzieren? Und er argumentiert da sehr gegen das Narrativ der Software-Piratie, also Piraten, Sache, da sagt er immer, attacking ships is very bad. Aber also er wehrt sich schon dagegen, dass man etwas teilen, also the right to share, was auf jeden Fall sehr, sehr menschliches ist und was sehr Gutes ist, dass man das mit Piraterie gleichsetzt. Mhm. Sagt er, da, wenn man sich darauf einlässt, auf dieses Sprachbild, hat man schon verloren und betreibt schon von diesen Leuten das Geschäft. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass er da das Profil schärft. Ja. Ich meine, als GPL, er hat ja das Instrumentarium geschaffen, genau um diesen Piraterie irgendwie eben sich abzugrenzen und ein Modell zu bringen. Ja. The right to share. Ist schon verständlich. Wobei wir natürlich sofort die Überleitung haben zu Peter Sunde von der Piratenpartei. Richtig, das gecached. War übrigens der ja. auch barfuß aufgetreten ist auf der Republika 2013. Ja, genau. Weg ist der Mann. Also es ist anscheinend wieder nach 2 Jahren oder so, wie es war, nach Schweden zurückgekehrt. Und es droht ihm eine mindest 8-monatige Strafe, für die es sozusagen vor Gericht ergangen ist. Und es ist unklar, warum ist er nicht zurückgegangen? Will er das antreten? Haben sie ihn reingelegt? Dachte er, fliegt unterm Radar. Die ganze Geschichte ist auch unklar. Ja? Das ist was unklar passiert. Ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, wollte er nicht dann bei der Piratenpartei jetzt ein Amt übernehmen oder so. Aber wie geht das dann zusammen mit seinem Antritt? Ja. Also als Politiker und Status müsste er eigentlich sozusagen ein bisschen, wie sagt man, Indemnity haben, dass er dass ihn das eigentlich schützt, denn sonst kann er sein Amt gar nicht ausführen. Aber wenn er jetzt doch einsetzt, ist so die große Frage, was passiert jetzt mit dem ganzen Kram? Also noch eine Geschichte, so wie Turkupt, die man weiter im Auge behalten muss und wo man schauen muss, was da eigentlich genau passiert ist. Aber bisher jetzt nur sozusagen Schulterzucken, schauen wir mal. Ne? Ja, in der Zwischenzeit, er hat bei Flatter mitgearbeitet, das habe ich mitbekommen. Da hat er an der Software mitgearbeitet, da war, glaube ich, zu dem Thema auch auf der Republika den Vortrag gehalten. Und was er dann danach auch tätig gemacht hat, ja, im Auge schauen behalten. Mal. Ja, schauen wir mal. Kann ich fortsetzen mit dem Stallmann? Ja, ja, ja, richtig. Stallmann? Genau. Ganz nahtlos. Yeah. Ja. Okay. Und er hat dann er hat dann unterschieden zwischen mehreren Sachen, also Kunst und kommerzielle Bücher machen etc. und Sachen, die Gemeinschaftswerke sind etc. Und seine Idee war, dass man, also er hat sich dann beschäftigt mit der Vergütung von Künstlern und hat gemeint, das derzeitige System über AKM oder in Deutschland die GEMA funktioniert auch nicht. Und zwar ist da der Grundfehler die Linearität, dass man sagt, die Shakira oder wie heißt die, irgendein modern, also aktuelle Pop, Shakira, hat halt so und so viele Millionen Hits. Und jetzt jemand anderer, der, was weiß ich, gute irische Folkmusik macht, hat halt so und so viel. Und man kann jetzt nie, also wenn man jetzt will, dass der Volkmusiker halbwegs leben kann und zumindest Minimum, wie es das Mindestverdienst macht, ne? Und man setzt das gleich über die Anzahl der verkauften oder auch nur downgeloadeten oder gehörten Lieder, müsste man enorm viel der Shakira zahlen. Das haut das ganze System zusammen, weil es nicht so viel Geld jetzt gibt, was die Leute bereit sind für Musik ausgeben. Und er hat zwei Thesen gesagt. Er hat gesagt, die Leute, die das wollen, also die über ein Minimum verdienen, sollen halt einen gewissen Fixbetrag sagen, der ist für Kunst und das soll über die Einkommensteuer oder so vom Staat sozusagen eingehoben werden und sie dürfen das dann an die Künstler ihrer Wahl spenden, per Knopfdruck, oder sie sollen so eine Art Device haben, wo sie jedes Mal, wenn sie Musik hören, draufdrücken und dann kriegt der sofort sozusagen einen Flatter. Das ist eigentlich ein Flatter für Musik, oder? Genau, ich habe dann auch eine entsprechende Frage gestellt und so sein Argument war, dem Künstler sozusagen eine Anerkennung zu geben und wertzuschätzen ist etwas Schönes und die Leute werden das tun, so wie sie einfach einem Straßenkünstler Geld geben, weil das etwas Menschliches ist, was man gerne macht und es sollen nur die machen, die sich's leisten können. Und sein anderes Argument war, wenn man sozusagen eine Download-basierte oder volumenbasierte Vergütung einführen will, über jetzt eine Musikflatrate oder so, soll man das zur Kubikwurzel, wenn ich das richtig habe, also zur dritten von der Menge machen. Das heißt, wenn einer jetzt 10-mal so viel Musik unter das Volk bringt, weil die Leute das hören, soll er nicht 10-mal so viel verdienen wie ein anderer, sondern nur ein bisschen, also 1.1 mal so viel. Und wenn er 100 mal so viel verdient, verdient er nur 10 mal so viel. Also, dass das nicht linear wächst. Abgefedert wird. Sondern so eine Kurve macht, die sich oben dann asymptotisch nähert. Das würde heißen, du bist trotzdem motiviert, einen sehr guten Hit zu produzieren, weil wenn du mehr, sozusagen, wenn deine die Konsumenten deine Sachen mehr hören oder downloaden, verdienst du mehr, aber du sprengst nicht das ganze System damit. Das war sozusagen seine Grundidee, ist aber nicht sehr oft das eingegangen. Ich bin der Meinung, dass die Kosten oder die Preise, die da genommen werden, ja das Wenigste letztendlich eher an einen Künstler geht. Da glaube ich ja, dass viel mehr an alle anderen geht. Das Drama sein Argument ist ja das Hauptproblem. Ja, das ganze Geld, was du derzeit für Musik zahlst, geht rein an die Verleger, genauso bei Büchern. Das ganze Geld, was du für ein Buch zahlst, da kommt der kleinste Teil beim Autor an und der Rest sickert alles trotzdem, bei dem trotzdem, Rolin oder wie sie alle heißen, Millionen oder Milliarden verdient haben, ist das noch alle ein Bruchteil von dem, der letztendlich bei den Verlagen bleibt. Wobei natürlich, man muss auch rechnen, es sind auch Arbeitsplätze, die da sind. Aber genauso könntest du aber argumentieren, du brauchst eine Zensur in Behörde, weil das schafft auch Arbeitsplätze. Genau, du brauchst Adelige, weil aber Fakt ist, es ist natürlich, letztendlich geht es ja auch in diese Arbeitsplätze. Das hat schon was damit auch zu tun. Sagen wir so, ich glaube, es ist ein allgemeines Prinzip, wenn es eine Lobby gibt, sagen wir, egal ob das jetzt Zuckerhersteller sind oder Bierbrauer oder Schulbuchverlage und die sind etabliert und sozusagen verstehen sich gut, dann haben die immer sehr viele Argumente, warum sie schützenswert sind und ein anderes Modell schlecht geht. Das ist was Menschliches. Ja. Ich möchte den Stallmann dann noch abschließen. Also er hat sozusagen mehrere... hat 3 Stunden dauert. Ja, genau. Das ist nicht so spontan. Nein. Das kann man nicht in 2 Minuten abhandeln. Er war super, Leiband. Er hat also sozusagen philosophiert darüber, wie man jetzt die GPL auf andere Bereiche übertragen könnte oder welche philosophischen und ethischen und gesellschaftlichen und politischen Fragen sich dadurch ergeben. Seine These war auch, wenn man Musik kauft, kommt das nicht bei den Künstlern an, weil die kriegen einen Vorschuss vom Plattenverlag oder so und das war's dann. Und er erkennt keinen einzigen, der jemals so viel Musik verkauft hat, dass er über diesen Vorschuss noch wirklich eine Dividende pro verkaufter CD gekriegt hätte, obwohl das manchmal in den Verträgen drinnen ist. Und wenn man halt Künstler unterstützen will, soll man auf ein Konzert gehen oder ihre T-Shirts oder Merchandising kaufen, weil damit verdienen sie. Das merkt man auch am Markt, weil Konzerte sind auf jeden Fall über die letzten Jahre, ist mir aufgefallen, empfindlich teurer geworden. Ja, weil die Künstler damit noch verdienen dürfen. Und es ist auch schwierig zu kaufen. Ich habe mal letztens davon erzählt, das erste Wiener Heimler Orchester hat eine Kraftwerkplatte rausgebracht. Genau, und da wollte ich mir das rausgekommen sind und zum Leben Monkey Music. Und die letzten Platten habe ich mir dort immer direkt geklickt. Das ist ein österreichisches Musiklabel. Und dieses wollte ich auch kaufen. Find kein Link und komisch und schreibe halt so einen Support dort an und sagen sie, naja, das hat sich nicht ausgezahlt. Die großen sind Amazon und iTunes. Bitte dorthin gehen und bezahlen. Das ist halt eine schwierige Situation jetzt. Genau. Weil du möchtest als Künstler natürlich gefunden werden und für die Leute ist es dann bequem. Die versuchen dich in deine Cloud natürlich einzusperren. Die Amazon sind ja besonders lustig. Die haben diesen bequemen Cloud-Player und alles fancy und responsive. Aber wenn du das dann runterladen willst auf deine Festplatte, geht das nur mit einzelnen Songs. Ah, Dankeschön. Das sind halt wirklich immer so diese Mechanismen. Aber das ist alles Wasser auf die Mühlen vom Stallmann. Das ist das, was er sagt. Du gibst deine Rechte ab, du lässt dich nicht und vorn verarschen von der Industrie. Ja. Okay. Und wie ist der Vortrag dann ausgegangen? Also nach circa 3 Stunden war er fertig und hat so rituell versteigert, hat dann immer so ein kleines Gnu-Viech, so ein Stofftier, und da bieten die Leute dann halt. Ah, das ist immer, genau. Das ist, ja, es war auch vor ein paar Jahren in der TU und das wird dann halt groß versteigert. Er tut das so live auktionieren. Und dann hat er gesagt, und jetzt kommt noch der Question and Answer. Also die Leute können Fragen stellen, dann wurden so Mikros im Saal herumgereicht. Ich habe dann gefragt, was er von Flutter hält, also mit dieser monatlichen Vergütung. Und da hat er gemeint, ja, das geht in die richtige Richtung, aber you should not use it because they use JavaScript and it's a centralized service. Ja, also das war ihm nicht gut genug. Aber zumindest war es nicht ganz man schlecht. Man schafft es immer fast, aber dann fällt man doch durch die hohen Standards. Aber damit war ich gefühlt noch bei den Top 10 in der Rangordnung, weil manche haben sich schon so verbrecherisch, haben schon gefragt, welche Linux-Distribution verwenden sie? Und das war schon mal falsch, weil das heißt nicht Linux, sondern GNU-Linux, und dann kommt schon die moralische Watschen. Also man kann sich nicht recht machen. Nein, das stimmt nicht. Man kann es ihm recht machen, aber auf einem sehr hohen Nerdniveau. Er hat ein sehr hohes Nerdniveau und das lebt er auch selber und setzt auch durch. Das ist genau der Punkt, das ist der Typ, wo ich ihn halt kritisch sehe. Ich finde, GPL, und er hat irrsinnig viel geleistet und so, aber genau dieser Punkt ist erstens, was du schon erwähnt hast, das Predigen. Zweitens, dass es braucht zwar Leute wie ihn, die immer so den Finger in die offene Wunde, aber es würde auch mal gut tun, ein bisschen integrativere Er könnte sicher einen, wie soll man sagen, dann wäre es nicht. Dann wäre es nicht er, aber er könnte sicher einen brauchen, der halt so Charme hat oder so. Wie gesagt, ich respektiere ihn. Das wäre so ein bisschen, als wenn der Papst sagen würde, naja, ihr könnt schon Wein trinken und Zeugs machen und Zölibat kann man ab und zu mal unterbrechen. Machen Sie die Priester. Aber nicht nach den Regeln. Ja, und der Papst muss sich natürlich dran halten. Also und der Papst muss sagen, dass es nicht so genau sein soll. Also Richard Stallman ist der Papst in dem Sinne. Und er hält sich an die Regeln und er sagt so. Aber er lebt auch als Vorbild. Ich denke, er hat seine eigene Funktion. Das die Stallman-Kirche halt. Ja. Die Stallman-Kirche. Genau. Ja, die Church of Stallman. Kannst du wirklich die Church of Stallman. Nicht so enttäuschend. Die Church der... Man darf nicht vergessen, dass proprietäre Software immer mit Kathedralen verglichen wird. Ja, die Software mit Church of Bazaar. Und am Bazaar, weiß man, geht es nicht immer so zu, nach strengen Regeln. The aber Church auf ja. Emacs. So. Und es gibt diejenigen, die wirklich generell Closed Software und proprietäres Zeug von ihrer Kiste runtergeschmissen haben und diese können Saints werden. Ah, cool. Ich bin Saint. Mhm. Und ich habe, als er mal in Berlin war, habe ich schnell noch ein paar Bücher über Emacs geholt und ihm zum Unterschreiben vorgelegt. Er hat nur 6 davon unterschrieben. 1 habe ich einem Freund mitgebracht, meinem Host-Gastgeber hier in Wien. Und Richard Stallman hat gefragt, could it be that he is a Saint of the Church? Ich habe gesagt, naja, bitte ihn selber fragen. Und Richard hat ihm eine E-Mail dann daraufhin geschickt. Das macht er wirklich. Und dann habe ich dieses Manual mit Unterschrift nicht mitgebracht, als Gastgeschenk. Mhm. So. Und dann habe ich noch mal nach der E-Mail gefragt. Mhm. Und dann hat er ganz entsetzt geschaut und gesagt, wie? Die war echt? Ich habe gedacht, das ist Spam. Hat's gelöscht. Hat's E-Mail gelöscht. Ja, ja, genau. Also, aha, deswegen habe ich nichts von gehört. Es gibt vom religiösen Äquivalenz. Ja. Gotteslästerung. Gott hat mich geschrieben, oder? Ja, ja, genau. Jedenfalls, dann da waren Gott wir das spricht klar mit mir, aber landet in meinem Spamfilter. Ja. Ja, so ist das. Wenn du mit Gott sprichst, ja, nennt man das Beten. Wenn Gott mit dir spricht, dann nennt man das Spam. Nein, nicht Spam, sondern du bist gehörst Stimmen, genau. Ja. Du bist wie viele Leute bin ich und wenn ja, ja. Bla. Lass mich noch abschließen bei dem ganzen Frage- und Antwortspielchen, ist aber was für mich als Österreicher sehr Peinliches passiert. Nämlich, also ich spreche ja schon nicht sehr gut Englisch, ja. Und ich war aber noch einer, der halbwegs besser sprechen konnte, ja. Und viele haben einfach irgendwas daher gelaufert auf Englisch. Einer hat gesagt, yes, I cannot pay my Bankomat with the Alakschein auf the PSK. Das war immer so, what are you talking about? So weit musst du halt mitdenken, wenn der jetzt gibberish pro in jedem Tag in einem anderen Land ist, ja, auf Vortragsreise, warum soll er wissen, was ein PSK ist? Warum soll er den deutschen Ausdruck Alakschein kennen? Das kannst du nicht erwarten von mir. Und das Zweite, was wirklich sehr unangenehm ist, und das ist jetzt aber nicht speziell in der Nerd-Szene, sondern ich habe mit anderen geredet, das ist praktisch in jeder Podiumsdiskussionsveranstaltung in Österreich, wo du nachher das Mikrofon an die Leute im Saal gibst, dass irrsinnig viele Leute wirklich, ich finde das extrem unhöflich, das Publikum dann missbrauchen und sich selber gern lavern hören. Das heißt, die kriegen das Mikro, dürfen eine Frage stellen und dann tun sie überhaupt keine Frage stellen, sondern irgendwas daher lavern. Yes, the NSA is so incredible because they spy on my phone. Halt und dann fragt er mehrmals noch die andere Frage. What is the question? Ja, genau. Was siehst ist die Frage? Ja, jetzt habe ich genau das gemacht, was nämlich das Grundproblem ist. Gregor hat mir das Mikrofon übergeben und hat es aus der Kontrolle gegeben. Jetzt habe ich's. Ja, jetzt wollte ich mal sagen, mein erster Computer war übrigens ein, ich mache jetzt genau das, was mich so angezifft hat beim Chaos Communication Kongress, wo ich mal geholfen habe, beim Lightning Talks, da habe ich das Mikrofon rumgegeben und ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe es aus der Hand gegeben. Und die Leute haben das dann? Die haben das dann, ja. Und genau das ist passiert. Wirklich das, was ich gerade zitiere, war mein erster... Nein. Man darf sozusagen das Mikrofon nicht aus der Hand geben. Man reicht es hin und gibt es so lange, bis die Leute auf den Punkt auch kommen. Hm. Und ich finde es deswegen wichtig, dass man in den Schulen lernt, wie stellt man eine Frage, wie kommt man auf den Punkt. Ja, man macht einen Bezug dazu, Bezug und sagt, ich möchte eine Frage zu diesem Punkt stellen und stellt die Frage. Und wenn man langsam spricht, 20 Sekunden dauert die Frage, 30 Sekunden mit Zusammenhang, das sollte es sein. Na, war leider nicht. Es war so, dass die Leute 5 Minuten deswegen, irgendwelche Statements gemacht haben. Und deswegen gibt man es nicht aus der Hand. Wenn sie Statements machen, nimmt man es weg und sagt, vielen Dank für das Statement. Ja, so gut hat die Organisation auch nicht funktioniert von der Quintessenz, dass wirklich jemand das Mikro weggenommen hat. Das ist aber genau das, was man sozusagen bei solch einer kleinen, man muss eine 2-Minuten-Ausbildung machen, genau das. an der ganzen Stelle. Ja. Also ich kann echt nur appellieren, jeder, der versucht, das Mikro in den Saal zu geben in Österreich, sollte wirklich vorher so eine Training-Session machen, wo man sagt, bitte überlegen Sie vorher Ihre Frage und formulieren Sie knapp, weil das muss man auch eventuell so ansagen. Genau. Muss man ansagen, muss man wirklich... Schreiben Sie Ihre Frage einfach auf einen Zettel auf und lesen Sie sie dann bitte ab. Das reicht doch. Ja. Wäre wirklich anzuraten, weil was ist passiert? Die Leute haben also irgendwelche Statements gemacht, sind mehrmals auch vom Publikum dann gefragt worden, was ist die Frage? Genau. Haben sich dann urverhaspelt, haben angefangen zurückzuschimpfen, ja, lasst mich fertig reden oder ja, ich bin noch nicht bei der Frage oder so und haben dann auch zum Teil gesagt, weiß ich die Frage nicht mehr und das wütend das Mikro abgeben. Dann haben natürlich die ersten Leute angefangen aufzustehen und zu gehen, weil sie dachten, na gut, das tun sie sich nicht an und das Diamond war halt auch fertig. Ich meine, er hat auch gesagt, er hat Hearing-Probleme und so und hat sich sozusagen dieses Gelaber anhören müssen und hat dann trotzdem versucht, jede Frage zu beantworten. Und was mir dann wirklich noch extrem am Geist gegangen ist, eine hat das dann zusammengebracht, die hat eine Frage gestellt, wurde dann auch beantwortet und während der Antwort hat es angefangen mit einem anderen zu tratschen. Ich dachte, bitte, das geht ja nicht, ne? Aber anscheinend geht alles. Ne? Also so viel zu meinem Glauben an die Menschheit. Eine gute Veranstaltung hängt auch davon ab, dass das Publikum mitspielt und eben ordentliche Fragen stellt. Ja, aber ich kann echt nur appellieren, wenn man sowas macht, wirklich sich die 10 Minuten Zeit nehmen, statt dem Begrüßungsblabla, wir üben jetzt Fragen stellen. Also wie in einem Seminar. Ein Workshop vorher. Ja, wirklich, ein Blitzworkshop. Weil das nichts aus der Hand geben. Ja, du ich glaube, der Sven hat es gut zusammengefasst einfach. Mit der Angel. Und weg ist das Mikro. Ja, also so viel zum Stallman. Ein Engel geht durch den Raum. Das ist ein Spruch aus der Familie, den ich mitbringe. Und dann, wenn es auf einmal ruhig wird, und keiner sagt etwas in einem Raum, dann geht ein Engel durch den Raum. Ja. Wir gehen öfters bei unserem Podcast durch den Raum. Ich hätte noch was. Bitte, Sven, sprich zu uns. Ja, letzte Woche, 4 Tage lang, Art meets Radical Openness. Das ist die Veranstaltung, die jetzt sozusagen... Wie soll man sagen, sich nicht wirklich abgetrennt hat. Aber es gab ja die ganzen Linux-Wochen-Veranstaltungen. Linux-Wochen Linz wurde dann zu livoli.at. Letztes Jahr leider ausgefallen wegen Budgetkürzung. Und das war alles recht kurzfristig, dass abgesagt war. Heuer war es so, 2 Wochen vor der Veranstaltung gab es livoli.at. Die Domain lebt, auch die Veranstaltung. Es ist eine reine so Linux- und freie Software-Veranstaltung im Wissensturm. Gleich neben dem Bahnhof, sehr gut zu erreichen. Am Samstag Vorträge, am Sonntag dann Workshops. Und die eigentliche Veranstaltung lebt aber auch davon, dass Künstler zusammenkamen, etwas miteinander machen, also Workshops, auch Vorträge, und zeigten, wie sie was machen, zum Beispiel mit Raspberry Pis umgehen, ja, mit anderen Computern und das Internet und die Gesellschaft und überhaupt. Wie funktioniert das Ganze? Das bringen sich gegenseitig bei. Das heißt, sehr Open Source sozusagen, ja. Und dieses nennt sich nun Art Meets Radical Openness und findet sich unter radical-openness.at. Fand am Architekturforum statt, war sehr nett organisiert. Gab ein gutes Essen nebenher. Leider hat es mit dem Wetter nicht so ganz geklappt. Es gab Vorträge und Workshops und Panels. Und nebenher aber auch Sessions, die draußen stattfanden. Also der Künstler Heath Bunting ist mit den Leuten nach draußen gegangen. Auch ein weiteres über, unschönes Design. Ach, jetzt müsst ihr den Titel natürlich parat haben. Also Design von Dingen, ja. Wir sehen hier zum Beispiel im Innenhof diese... wie heißen diese Teile? Sitzgarnituren. Plastik, ja. Die sind natürlich nicht so gedacht, dass sie zwischen dem Biegeteil drin könnte man sich hinsetzen, aber nicht hinlegen. Ne? Man kann nicht lange da drin liegen, auch nicht quer. Also es ist nicht dazu da, zu liegen. Auf den Bänken liegen sie schon eher, aber sie sind auch nicht so wirklich lang für jeden Menschen. Und es gibt echt designte Bänke sind, apropos, auf. Ein gutes Beispiel habe ich nämlich letztens erst erfahren. Die sind extra so designt, dass man überhaupt nicht übernachten drauf kann. Genau. Das wollte ich gerade sagen. Das kann man als Beispiel. Okay. Genau. Diese Bänke auf den Bahnhöfen, die sind hochgestellt, die sind gebogen. Ja. Man kann sich da nur anlehnen, man kann nicht richtig drauflegen, man kann gar nichts wirklich mitmachen. Das ist natürlich so gewollt. Das ist a feature, not a bug. Aber dieses in der Session wurde vorgestellt mit verschiedenen Mitteln und Beispielen. Und ein weiteres war Mistkübel. Okay. So, die sind jetzt nicht mehr einfach nur flach und gerade und kann was ranpicken, sondern die haben entweder ein Muster ausgestanzt, so dass sie Löcher haben oder eben so eine Art wie Rauten, die so rausgestanzt sind, also herausstehen. Und die Künstlerin hat da Leute hingeführt und man hat das abgepaust und gemalt und Löcher reingemacht und das Ganze übertragen auf eine Pappe. Und das kann man wieder raufgeben, man kann das Ganze sozusagen wieder glatt machen und man kann dann wieder was raufpicken. Also wieder usable machen, in einem gewissen Sinne. Man spricht so ein bisschen dann davon, von der Usability bei der ganzen Sache, von dem, wie spricht das Objekt zu uns? Sehr künstlerisch. Also das geht schon sehr im Kunstkontext. Ja. Genau, es gab viel Kunstkontext, es gab einige Bezüge auf andere vorherige schon passierte Aktionen und so weiter. Es waren wirklich einige Leute da, die schon so im Kunstumfeld schon gesehen hatte. Das war mich auch eine Gründe, um endlich mal dahin zu gehen. Letztes Jahr hat es sich ja nicht ausgegangen, da ist es halt ausgefallen. Mhm. War ich da, aber keine Veranstaltung. Und ja, es gab vieles Zusammenkommen und es war auch ziemlich international. Das war noch so ein Effekt, den ich dort gesehen hatte. Englisch war natürlich Verkehrssprache, aber die ganze Sache, also es sind einige andere Sprachen da geflossen. Ja, zusammen das Ganze noch mit einem lustigen Event draußen bei Time's Up, heißt der Ort. Das ist draußen bei im Hafen, ein Gebäude, was fernab ist von allen anderen Gebäuden dort. Ja, also man kann nicht nur laut sein, man kann richtig laut sein. Das ist schon mal schön. Es gab auch so ein paar Spaziergänge und so weiter. Wie gesagt, das Wetter war nicht da. Aber insgesamt muss ich sagen, das ist mal eine interessante Veranstaltung, wo man also nicht nur die Geräte im Kopf hat, nicht nur das, sondern ein bisschen Kunst drumherum. Kann ich auch laut nicken dazu. Also finde ich sehr spannend, weil gerade so Kunst und da die Technik zusammenzubringen, so ein Enabling, gibt den Leuten die Werkzeuge in die Hand und macht sie ein bisschen damit vertraut. Wahnsinn. Also ich bin stark versucht, da nächstes Jahr auch hinzuschauen, ohne Versprechungen bei mir natürlich, aber das klingt spannend. Ja, definitiv. Also es gab auch einige Beispiele, die dort gezeigt wurden. Mhm. Und das ist augenöffnend, muss ich sagen. Ja, das ist nicht alles kann man sofort verstehen, wenn man nicht so ein bisschen Kunst noch dazu erfährt. Aber das erfährt man ja dann dort. Aber manche Sachen waren auch wieder so ein Klickmoment im Kopf, wo ich sage, wow, das sieht man bei den anderen Linux-Veranstaltungen eben leider nicht. Mhm. Aber dazu gibt es ja auch die verschiedenen Veranstaltungen. Ich hoffe, dass dann also nächstes Jahr wieder stattfindet. Das ist für dich eine Reise wert. Ich tue es definitiv wieder mit rein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Livoli und Radical Openness wieder so zusammen stattfindet, von der Zeit her, dass ich nicht zweimal anreisen muss. Also so war es 2 Wochen auseinander. Mhm. Das ist wieder ein bisschen viel. Wenn also nicht gerade Linux-Wochen Eisenstadt dazwischen werden, dann wäre es wieder schwierig. Mhm. Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass das so von den Daten her ein bisschen koordinierter wäre. Ja. So, dass man sozusagen den Österreich-Trip bucht von einer Veranstaltung. Ja, warum nicht? Also ich dachte mir eigentlich, so war eigentlich die Idee. Linux-Wochen in Österreich heißt sehr viele Veranstaltungen zu Linux hintereinander weg. Und dann wäre es cool, auch für die Leute, die aus dem Ausland mal kommen, dann da sind, dass sie sagen können, okay, wir sind bei der einen Veranstaltung, dann gibt es 1-2 Reisetage und dann kommt die nächste innerhalb der Woche und dann kommt wieder das Wochenende. Bei einem von den Typen von der Fremdenverkehrswerbung, die wir mit unseren Steuergeldern finanzieren, so ist jemand, der das hört und mitdenkt. Ne? Ja. Der sozusagen das Österreich Linux Tage Package macht mit ÖBB-Ticket und das Package, ja. Außerdem, eins muss ich noch draufwerfen, für jeden Ort gibt es natürlich was. Wien eh, braucht man gar nicht drüber reden. Eisenstadt, ja, den Heiden kann man besuchen. Den Heiden? Den Heiden, der liegt da begraben, ne? Achso. Nicht religiös gemeint. Ja. Okay. Wir reden vom Musiker. Der Musiker, genau. Okay. Und in Linz habe ich mir vorgenommen, das erste, was ich machen wollte, zum Höhenrausch zu gehen. Das ist dieser Aufbau auf einem Parkdeck mit einem ganzen Turm, verbunden über weitere Wege, die gebaut wurden auf den Gebäuden. Und ein Teil davon geht durch einen Turm von einer Kirche und kommt wieder zurück. Und dann gibt es noch mehrere Sachen für Kinder, also die ich mir natürlich als Erwachsener nur nebenher anschaue, aber die waren gut. Ich möchte Wanderwege gehen. Über den Dächern, durch die Kirchtürme durch. Genau, also beim OK gibt es sozusagen da oben über den Dächern diesen ganzen Weg, der gemacht wird. Kostet einen Zehner, aber es gibt eben ein paar coole Sachen zu sehen. Und dafür gehst du über den Dächern von Linz spazieren. Genau, und es gibt noch ein paar andere lustige Sachen zu sehen. Würde ich sofort, weil das erste gewesen, was ich gemacht hätte, aber leider machen sie erst Ende Juni auf. Und dann aber bis Ende September, glaube ich. Also für mich steht an, also neben der üblichen, weiß nicht, Pöstlingbergplan, habe ich immer noch nicht gemacht. Nächste Sache wäre, es gibt auf den BIMs gibt's WLAN. Also im Prinzip eigentlich mit einer Wochenkarte einfach mal oder eine Tageskarte hin und her fahren und dann online sein in der BIM. Linzer Bahn gesehen gibt es, glaube ich, auch WLAN, oder? Das sowas habe ich gelesen. Linz AG. Ja, also Linz AG sind die alle. Genau. Und Kunstuni besuchen, das AEC, also das Ars Electronica Center, habe ich auch schon seit ein paar Jahren nicht gesehen. Und was noch? Große. Also ich mache ein bisschen Werbung für Linz und die ganze Geschichte drumherum und hoffe, dass eben nächstes Jahr noch einige Leute mit dazukommen, sich das anschauen und dann wäre es natürlich noch der Hit. Es wurde ja ein bisschen was aufgenommen, aber nicht alles aufgenommen. Hint an den Michael. Ja. Genau, also es wurde aufgezeichnet in dem großen Saal, bei den Panels und so weiter, aber es fehlt noch so drumherum ein paar Aufnahmen irgendwie. Eigentlich müssen wir mit der Kamera noch ein bisschen rumlaufen. Ich habe nur Fotos gemacht, da sieht man natürlich nicht so viel drauf, sagen wir mal. Gut, bis wenigstens, ja, aber nicht alles wirklich. Ja, und ich freue mich auf weitere Linux-Veranstaltungen. Ich habe immer noch nicht Innsbruck gesehen, wer war da? Salzburg und Dornbirn, das fehlt mir so auf der Liste. Und die anderen sozusagen in Ostösterreich. Habe ich jetzt mal gesehen und gefällt mir weiterhin und stehen für nächstes Jahr auch hier auf dem Plan. Und wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn das so ein bisschen mehr hintereinander ist. Ja, aber das hängt natürlich immer von den lokalen Gegebenheiten auch ab. Also man kann das nicht so unbedingt erzwingen. Die Kursen in Wien stehen ja schon fest. So ziemlich, Anfang Mai dann. Na, bis so viel Zeit wie... Ach, Moment, genau. Schaut mal, ich glaube, ich habe sogar hier hinten drin. Genau, ich habe da nämlich aus... Linz hat es mitgebracht. Linux-Wochen, 7. bis 9. Mai 2015. Save the date. Ja, das habe ich noch in der Hosentasche mitgehabt. Die sind schon ausgedruckt gewesen. Ja, das Wort Wien fehlt noch dafür, aber man sieht eben den Tux mit dem Wappen. Ja, musst du es aber eben wissen dann. Ne? Also es ist nicht für Uneingeweihte wirklich. Ne? Genau. Aber immerhin gibt es das. Also das hat mich schon gefreut. Genau. Ja, und Sticker-Austausch ist immer auch eine ganz witzige Sache. Vor Ort auch gesehen. Ich hatte ja einige mitgebracht aus Berlin und so drumherum. Dann eben auch vom MetaLab noch hier. Und das ist schon lustig. Also man sieht auf einmal, wie die Anzahl der Sticker auf den Laptops mehr werden. Ja. Und das ist schon eine recht coole Angelegenheit. Also es lohnt sich schon, mal so ein eigenes Sticker zu machen. Und ich freue mich schon auf den Biertaucher-Sticker. Sollte man vielleicht mal in Angriff nehmen. In diesem Sinne ein Aufruf, wenn Sie unterbeschäftigter PR- oder Marketing-Typ sind, der für uns sowas machen wird, weil wir schaffen stimmt, Sticker bringen. Sie haben wir aus Berlin das auch, wenn man das Open Source mitgenommen hat. Da kommt wahrscheinlich noch ein I Love Libre Office Sticker drauf. Habe ich noch in Planung. Oh. Aber ja. Moment, wenn ich jetzt richtig... Sticker hat was. Wenn ich jetzt buddle, tatsächlich. Ha, ich habe das richtige Hemd noch an. Da gab es nämlich auch Stickers. Art meets Radical Openness. Sehr schön. Ja, eine Frage hätte ich dazu noch. Hat es auch eine Sound-Sektion gegeben? Also etwas zu Musik oder? Es gab auch ein paar Audio. Leute, die mit Sounds einiges gemacht haben. Ja, das ja, genau. Wirklich. Genau. Ist nicht so sehr mein Ding, weil das auch mal so viele Daten hat und so weiter. Ich bin ja mehr so ein Plain-Text-Mensch. Also deswegen freue ich mich auch immer, dass Horst hier die Indizes so macht für den Biertaucher, ja. Sodass man immer nachschauen kann und das dann eben. An dieser Stelle muss ich mich bedanken beim Sven Guckes, der mir nämlich eine Shownotes gemacht hat und angedroht hat, eine andere zu machen, wodurch ich sie dann selber gemacht habe. Also vielen Dank, lieber Sven. Ich glaube, wir haben ihn da. Ja, danke, so. Sven. Bitte sehr. Ja, wir wollten auch. Andi hat sich auch sehr gefreut, dass es wieder Shownotes gegeben hat, oder? Ja, es war, also wenn man mir schon nicht direkt hilft, es tut mir auch gut, wenn jemand sagt, ja, das ist leiwand, dass du das machst, weil das ich habe sie seit mehreren hundert Folgen, also seit 150 Folgen gemacht und manchmal frage ich mich, wozu ich das tue. Weil es wichtig ist. Selbe Sache eigentlich auch beim Vortrag von Richard Stallman. Also ich will ein Textpad noch aufmachen, wo wir das transkribieren. Das heißt, alles, was das Text gelaufen ist, steht dann drin. Ich werde einen Artikel schreiben für das RIS-Journal, da ist das dann halt extrem. Super. Geht in die richtige Richtung. Der erste Schritt ist die Transkription, der zweite Schritt wäre die Übersetzung und dann der dritte Schritt wäre die Untertitel. Und ich denke mal, das lohnt sich gerade beim Vortrag so von Richard Stallman. Und dann habe ich es noch eins nach. Es gibt eine schöne Stallman-Homepage, wo du verschiedene Talks von ihm siehst, sowohl als Video als auch als Audio und auch verlinkt ist zum Teil. Nicht unwichtig wäre auch etwas Untertiteltes, habe ich auch schon gesehen. Ja. Ja. Aber prinzipiell, das kann ich nur also betonen, das ist ein Wert an sich, dass ich nicht nur ein Video habe, sondern auch einen Text. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zeitschriftenartikel schreibe oder sonst etwas als journalistisch arbeite, dann nutzt man das Video nicht, weil ich habe nicht 2 Stunden Zeit, um mir den Video anzuschauen und das per Hand wieder abzudecken. Ich möchte das schon als Text haben. Das ist halt noch stark. Ja, genau. Allein, dass man zitieren kann, dass man es auch besser verstehen kann, wenn nicht immer alles deutlich ist, dass man das eben auch als Vorlage hat. Wenn er von irgendwas redet, damit du draufklicken kannst. Was hast du da Schönes? Das habe ich Schönes. Das sieht aus wie ein Euro, ist aber kein Euro. Das ist ein 5-Gibling-Schein. Das ist, gibt also Gibling. Gibt es in Linz dort und unter der Webseite Punk Austria. Also es ist nicht die Bank Austria, sondern Punk wie also, die Punks. Ist die Finger weg? Das muss besser sein. Und der Punk-Direktor, der Künstler Xav, Franz Xaver, der auch zusammen mit jemand anderem das Schiff Leonore betreibt. Und dort gibt's Podcasts, die dort hergestellt werden. Ich habe nicht gefragt, warum heißen die nicht Podcasts, ja, weil sie ja von einem Pod kommen. Das ist ja von einem Boot, oder was? Genau. Podcast. Also diese Währung soll also einige künstlerische Dinge eben unterstützen. Und es gibt dann auch einen kleinen Wagen, der da vorgefahren ist, genau vor dem Gebäude, nämlich der Punk-O-Mat. Ja. Hey, das kann man jetzt durchdeklinieren. Genau, also der Punk-Direktor hat dann eben sozusagen das wieder vertrieben. Da sieht man einige lustige Symbole drauf. Aber das ist jetzt keine Kryptowährung oder keine... Es ist also definitiv keine Bitcoin, Krypto. Nur seine Art Nein, ja, das ist sozusagen wieder eine weitere Währung. Man kann das so sehen wie beim Wunder von Wörgl. Das ist ja mal eine Regionalwährung, genau, die bei Geschäften vor Ort ausgegeben werden kann, umgesetzt werden, um die ganze Region dann auch zu stärken und letztendlich darüber auch und wieder Dinge Giebling zu finden. Hat eine eingebaute Demurrage, also eine Inflation? Oder? Ja, auch genau das gibt es. Hier steht es am Rand drauf. Gültig bis zum 15. Juni 2015. Also der hat ein Ablaufdatum und dadurch wirst du gezwungen, ihn auch wieder in Umlauf zu bringen. Genau. Sehr gut. Ja, und demnach, also wenn die Radical Openness wieder in dieser Zeit stattfindet, dann ist das hier noch gültig. Insofern werde ich das in Ehren halten. Ich habe das von der Organisatorin. Und kannst du nochmal sagen, was konkret hast du dir für den Giebling kaufen können? Oder? Ich habe ihn noch nicht ausgegeben. Ja, aber was hättest du, wer hätte ihn akzeptiert? Also das Kuchenwägelchen? Es gibt oder? Eine Liste von, ich glaube, 200 Orten, die da mitmachen. Aha, okay. Und da kann man das dann also das ist durchaus verbreitet. Und steht für einen Euro. Oder 5 Euro. Da, wenn er 5 steht, 5 Euro. Naja, man kauft das, glaube ich, mit 5 Euro und hat dann so das ungefähr den Wert. Ja. Mhm. Das Zeichen ist so ganz lustig. Es ist wie ein erweitertes Euro-Zeichen, bei dem unten der Haken wieder zurückgeht auf die Querstriche das und das ausschaut wie ein G. Super. Ja, genau. Gefällt mir meinem Namen ja eh gut, ja. Geh. Genau, jedenfalls, das war noch so am Rand und es gibt ja viele andere Projekte, die in irgendwelche Richtungen, gesellschaftliche Richtungen gehen. Dieses halt, also eine weitere Währung. Ja, damit haben wir nochmal ein bisschen Währung mit dem Spiel. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze funktioniert. Und nächstes Jahr gibt es also mehr zu sehen in Linz. Ja, sollten wir wieder mal nach Linz fahren, ne? Sieht so aus. Wieder mal ist gut. Oh ja, einmal waren wir ja auf so einer Manga-Konferenz. Ja, stimmt. Manga. Wir bieten auch Antonia vor Ort, wir haben ein super Reisebudget. An diesem Sinne vielen Dank auch an alle Flatterer und vor allem an alle Bitcoin-Spender, das ist wirklich sehr nett. Also ja. Egal wie klein der Betrag ist, das ist einfach eine andere Form der Anerkennung. So, ihr kennt mein So. Machen wir langsam Schluss. Falls wir Bitcoin-Update kriegen, tust du es nach dem Interview vom oder vor dem natürlich, Interview natürlich, vom ja. Michael noch ranbeppen. Mit Audacity okay. Power. Gut, dann verabschieden wir uns bis nächste Woche wieder im Innenhof vom alten AKH. Schön war's. Bis Innenhof 3. 3 oder 2. Ja, genau. Da treffen wir uns lieber beim Brunnen vom 2 und können wir dann da als Treffpunkt und dann weiter dann Nomaden. Großes Internet. Ja. Schön war's. Danke. Und bis denne. Ciao. So, Sommer. Okay, Interview mit Michael zum Thema, wie heißt dieses tolle Ding? Transformer Bike. Mobiki. Transformer Bike. Okay, Michael. Also aber ohne Transformer. Du bist hier mit einem Transformer-Zweirad durch den Innenhof gebraust vom mit einem Elektro. Mit einem Elektro-Transformer-Zweirad. Wie kommt man zu, Heißwein, wie kommt man zu so einem coolen Gerät? Indem man es kaufen geht. Ja, und das heißt Mobiki. Mobiki 12, heißt das irgendwas, das 12? 12 Zoll. Also 12 Zoll. 12 Zoll Räder. Und das ist jetzt ein Fahrrad eigentlich von der Funktionsweise. Also es hat eine Pedale. Elektrofahrrad. Und einen Akku auch. Ja. Und man kann es zusammenklappen und dann in der Straßenbahn mitnehmen. Habe genau ich das richtig so ist es. Verstanden? Auch in dem Autobus. Auch im Autobus. Und wie schwer ist das? Ah, wieder 18 Kilo haben. 18 Kilo. Bis 20. Also, es ist nicht leicht. Aber der Vorteil ist, man kann es rollen. Also ich kenne kein anderes Klapprad, das man rollen kann. Dass man nicht tragen also muss. Also im geklappten Zustand kannst du es rollen. Genau. Ja. Und zwar richtig rollen, steuern wie ein Fahrrad. Weil das ist ja immer das Problem, dass du die anderen Fahrräder, die du so, diese Klappräder, die du so hast, kannst du ja nur so rollen wie ein Trolley oder so. Du fährst halt dann mit dem komischen Fahrradl irgendwie wie mit einem Koffer. Und das ist lästig und ungut. Wie lange kommt man mit so einer Akkuladung aus und wie lange muss man es dann aufladen? Also aufladen tut er ca. 2-3 Stunden. Okay, an der normalen 220er Steckdose zu Hause, was kein Drehstrom oder so. Nein, ganz normal. Vorsicht, er will nicht. Sagt er. In Wirklichkeit will er eh. Ja. Und wie gesagt, da habe ich eben vorher bei den Wiener Linien extra gefragt, ob man ein Klapprad mitnehmen darf. Und da hat er kein Problem. Klapprad ist ein Gepäck. Das heißt, du hast eine mündliche Auskunft bekommen. Ich habe eine mündliche Auskunft bekommen. Ja. Und dann irgendwann in der Früh, um kurz nach 7, sagt der Busfahrer, er fährt nicht weiter, wenn ich das Klapprad nicht, also wenn ich nicht aussteige mit dem Fahrrad, weil das ist ein Erwachsenenfahrrad. Sage ich, ja, aber es ist ein Klapprad. Nein, er fährt nicht weiter, er muss das Klapprad muss raus aus dem Auto. Sage ich, okay, ich steige nicht aus, es ist ein Gepäckstück, da gibt es Leute, die fahren mit Kinderwegen, ja, die sind erlaubt. Sage ich, ja, andere fahren mit einem Trolley und mit einem Koffer. Also du hast dich nicht entblödet in der Raschauer um 7 in der Früh, tausende Leute da verhindern, dass jetzt rechtzeitig am Arbeitsplatz kommen. Nein, es war relativ ruhig. Ja. Noch zu der Zeit. Hast du Hans Kohlfalls gemacht? Auf jeden Fall habe ich halt gesagt, nein, ich steige nicht aus. Ja. Nein, er holt die Polizei, sage ich. Und die Polizei kennt eure Bestimmungen. Hat er gesagt, ja, er hat gefragt, in der weiß ich nicht, mit seinem Funkgerät hat er irgendwem gefragt. Er hat gesagt, ich muss aussteigen. Ich weiß nicht, was er ihm gesagt hat. Auf jeden Fall habe ich dann gewartet. Rollierender Fahrgast. Es gibt von den Wiener Linien, das habe ich auch so nicht gewusst, eine Funkstreife quasi von der Wiener Linie. Die haben eine Polizei? Nein, ist keine Polizei, es ist einfach ein Einsatzfahrzeug. Die haben keine Elektroschocker? Was so nein, Sicherheits, einfach Fahrzeuge, die halt so für schnellen Einsatz mit Blaulicht sogar vorfahren. Echt? Ja. Aber die fahren dann mit einem Auto, nicht mit einer BIM mit Blaulicht? Nein, die fahren mit Blaulicht vor. Und der ist dann hereingekommen, also der hat kurz der Vorrat mit ihm geredet, hat ihm das erklärt. Der ist hereingekommen ins Auto, hat das Radl angeschaut, ist zum Fahrer gegangen und gesagt, fahren Sie weiter. Case closed. Ja. Damit war das Thema mal grundsätzlich, na, dann ist noch eine Diskussion und wieso und warum. Und dann ist der nochmal gekommen, hat das Fahrrad nochmal fotografiert, dass er sieht, wie klein das ist und so weiter. Ja, der Fahrer hat es dann... Straßenbahnstreifentyp. Ja. Okay, Wahnsinn. Hat es fotografiert, damit man das vielleicht anschaulich jeden Fahrer... Und das Fahrer, war wirklich in Österreich, also dass du dich gegen die Behörde durchgesetzt hast? Das war ja keine Behörde, das ist ja Öffis. Das ist keine Behörde, Kappel. Um Gottes Willen. Immerhin haben sie jetzt vielleicht das Foto in Evidenz und können... Genau, sagen, das denke ich auch, dass sie das machen. Ja. Auf jeden Fall war es mir einfach deshalb wichtig, weil es mir schon um Keks gegangen ist. Es hat mir nämlich zufällig eine Woche vorher oder 14 Tage vorher auch einer irgendwie blöd angeredet wegen dem. So, das ist ein Fahrer, es ist ein Klapprall. Genau, und das wollte ich eben nicht. Wollte ich eben einfach aufklären, damit der seine Bestimmungen durchlesen kann und weiß, was er zu tun hat in Zukunft, so hoffe ich. Also hoffen wir jetzt auf die interne Mitarbeiterschulung der Wiener Linien, wo die dann erfahren. Ein Freund von mir ist ein Busfahrer, der hat mir dann gesagt, naja, wenigstens weiß er, was zu tun ist. Und warum hast du dir das Ganze gekauft? Also weil du sozusagen ein E-Fahrrad haben wolltest, das du in der öffentlichen mitschleppen kannst. Genau, so ist es. Mhm. Ja. Das war das Um und Auf, warum ich überhaupt dieses kleine Fahrrad gekauft habe. Ja, sonst hätte ich einen Tretroller, den dürfte ich ja dann mitnehmen. Mhm. Anscheinend. Aber es gibt keine Elektro-Tretroller deines Wissens? Oder gibt's auch? Gibt's auch? Ja, sicher. Du wolltest ein echtes mit Pedal? Ich wollte schon vorher aber mit Pedal. Ja, das war mir schon. Ich würde sitzen auch. Ja, coole Sache. Ja, das war's. Und um dich wildfremde, schöne Frauen ansprechen auf der Straße, darf ich mal auf deinen Tretroller. Es sprechen mich permanent Leute an auf der Straße, die dann sagen, bah, super und so. Ne? Also das Kommunikations-Piece. Ja. Also, wer Kommunikation braucht, besorgt sich so ein Fahrrad. Ja. Was kostet so ein Spaß? 2000 ungefähr mit dem tollen Sitz. Mhm. Weil der Sitz kostet der alleine extrem. 200 Euro. Aha. Mit der Feder. Oh. Damit man auch schön das, den Rücken schont. Fällt da noch was ein? Nein. Nein, ich bin absolut sprachlos, wie toll das Ding ist. 6 Stundenkilometer. Immerhin. Na, das hat drauf, er, nein, der hat dafür zum. Wenn man gehend, ja, also wenn man nicht schnell fährt, Fußgängerzone, Begegnungszone, dann kann man mit dem drücken und dann fährt er 6 km/h. Dann regelt Schrittgeschwindigkeit. Nein, da fährt er 6 km/h. Also, so mit dem Tempomat praktisch. Ja, quasi. Also steht da. Ob das stimmt, wie viel es wirklich ist, weiß ich nicht. Ja, schöne Sache. Gut, danke fürs Interview, Michael. Bitte.